sag, was ich bin. Bei Nummer Brüder finde ich, sag jetzt mal nicht gay. Freundschaft, Segen, Pflichten und Loyalität. Was du Geier leider nicht suchst. Guck mir nicht mehr, ich bin da, nur was ich bin. Bei Nummer Brüder finde ich, sag jetzt mal nicht gay. Freundschaft, Segen, Pflichten und Loyalität. versus Rick Taylor. Taylor. Ich weiß nicht, wer sie sind. Rick Taylor.